Heute dagegen haben wir erstmals die Möglichkeit zu erkunden, wie es wirklich gewesen ist und welche Faktoren und Entwicklungen uns zu denen gemacht haben, die wir sind. Wir können erkennen, welchen biologischen Ballast wir mit uns herumschleppen, aber auch die kulturellen Altlasten identifizieren, die oft viel schwerer wiegen. Die Stunde der prähistorischen Archäologie hat geschlagen, die sich vergangener Kulturen ohne Schrift annimmt. Dass sie so wichtig werden konnte, um endlich Licht ins Dunkel unserer Anfänge zu bringen, verdankt sie der Kooperation mit den Naturwissenschaften. Diese ermöglichten es, wie durch ein Schlüsselloch in die Vorgeschichte zu blicken und existenziellen Fragen nachzugehen. Gab es schon immer Gewalt? Krieg? Wie war es um das Verhältnis von Frauen und Männern bestellt? Wie stand es um Kooperation und Konkurrenz? Wie kam es zu Arm und Reich? Und auch, sind wir von Natur aus spirituelle Wesen? Das ist der Rahmen, in dem der Fall der mutmaßlichen Schamanin von Bad Dürrenberg seine volle Bedeutung entfaltet. In ihrem Schicksal verdichten sich entscheidende Entwicklungen wie in einem Brennglas. Die Schamanin taugt damit bestens zur Reiseführerin, der wir nur zu gerne durchs Dürrenberger Kaninchenloch ins Wunderland namens Mesolithikum folgen. Gerade weil das Dürrenberger Doppelgrab solch ein Erklärungspotenzial bietet, müssen wir verhindern, dass wir das Unbekannte mit unseren eigenen Klischees oder Ideologien füllen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Vergangenheit von dem Schutt befreien, der über den tatsächlichen Phänomenen und Begebenheiten angehäuft wurde. Deshalb machen wir uns nun an eine Archäologie vor der Archäologie und werden hier erstmals die von uns freigelegte Entdeckungs- und Deutungsgeschichte unserer Heldin durch die Nazis vorstellen.